Kulturtankstelle Feature. Über Bier und mit Zoom habe ich mich letzte Woche mit dem Punk-Duo Schränk Schränk und Lala unterhalten. Schränk Schränk, das ist der Gitarrist Lasse Paulus und Lala, macht ja auch Sinn, ist der Sänger Jörg Mechenbier. Seit über 12 Jahren machen sie jetzt schon zusammen Musik. Am letzten Freitag haben sie ihr drittes Album namens Projekt 82 veröffentlicht. Damit ihr von der Platte erstmal einen Eindruck bekommt, hören wir zwar erstmal rein. Und zwar in den Song Du kaputt, ich kaputt, der auch als letzte Single-Auskopplung erschienen ist. Das hier ist Schränk Schränk und Lala. Warum hast du nichts gesagt? Das macht mich traurig und wütend. Warum sieht's für dich so aus, als ob ich nichts verstehe? Während du nicht kapierst, dass ich genauso kaputt bin, wie du dich fühlst. Ich habe mir gedacht, dass wir das Ganze heute nicht als Live-Interview verkaufen, weil es ja eben nicht live ist, sondern weil ich mich am Freitag mit Lasse und Jörg unterhalten habe, sondern dass wir das Ganze als Feature aufbauen. Aber weil Lasse so gelangweilt in den bisherigen Interviews war, habe ich ihn erstmal gefragt, was er eigentlich noch mehr verabscheut. Interviews oder Studioaufnahmen? Pest oder Cholera? Es ist eine schöne Frage. Man merkt, du bist sehr gut vorbereitet. Studioarbeit mag ich gar nicht. Interviews mag ich ein bisschen mehr, aber immer noch alles beides weniger als auf der Bühne stehen. Interviews ist halt schön, gerade in Zeiten von Corona, weil das so ein Input von außen ist. Also wir halten uns ja sehr strikt an Abstand und Kontaktverbote. Das heißt, lehnen die Lockerungen ab. Ja, ja, ich sehe also hier die drei Nachbarn, die auch Kinder haben auf dem Spielplatz. Und ansonsten sehe ich und höre ich eigentlich niemanden. Und deswegen sind Interviews momentan eigentlich für mich was ganz Schönes, weil A, sehe ich mal Menschen, die ich sonst sowieso nicht sehe, sage ich jetzt mal so. Und zum anderen sehe ich halt auch Jörg. Die Welt von außen kommt nach Hause. Das finde ich gut. Also im Moment finde ich es sogar gut. Ansonsten, Um die beiden mal kurz vorzustellen, Jörg ist der, der gerade so schallend gelacht hat und Lasse eher der, der nüchtern antwortet. Am Freitag haben sie ihr drittes Album rausgebracht, das heißt Projekt 82. Mehr als 4 Jahre haben sie für die neue Platte gebraucht und in Düsseldorf hat Lasse dann die Songs beim Produzenten Kilian Bungert auf Gitarre eingespielt, Jörg danach alle Texte an einem anderen Abend in Hamburg geschrieben und eingesungen. Im Studio ist das notwendige Übel. Zeit lassen ist sowas. Da kommt auch nicht mehr bei raus, sage ich jetzt mal, wenn wir uns mehr Zeit lassen. Also ich glaube, wenn da richtige, also das sage ich immer so halb im Scherz, richtige Musiker, die da die Möglichkeit haben, noch durchfeilen und nochmal überlegen und umarrangieren, da noch richtig was rauszuholen, dann kann man das sicherlich machen oder kann das verstehen bis zu einem gewissen Punkt. Also jetzt so Metallica, die da im Jahr im Studio sind und Millionen verballern, das ist natürlich meiner Ansicht nach auch Quatsch. Aber wir sind halt spontan, das sind Momentaufnahmen, das ist musikalisch keine Raketentechnik und wir haben oft keine Zeit und keine Lust für Studioarbeit. Es käme nicht mehr dabei rum, wenn man sich jetzt ein halbes Jahr für das Album irgendwie nehmen würde, glaube ich nicht. Also man würde vieles kaputt denken und viel von unserer generellen Herangehensweise, nämlich, dass man ja spontan und direkt einfach ist, sei es im Texten, im Auftreten und so weiter, das würde dabei verloren gehen. Also das wären nicht wir, wenn wir ein halbes Jahr dran feilen und fummeln würden. Jörg schreibt jetzt die Texte und bei denen ist er auf einem sehr eigenen und auch sehr hohen Level unterwegs. Die Texte schreibt er sowohl bei Schränk Schränk und Lala als auch bei seiner anderen Band Love A. Und das sind als eigentlich fast immer sehr außergewöhnliche Zeilen. Jörg hat das Album vorliegen und dann fängt er an zu arbeiten. Vorher interessiert den das überhaupt gar nicht. Der hört dann mal rein und denkt sich so, ja, okay, könnte schlauer sein, wenn wir eine Form länger spielen. Aber ansonsten interessiert ihn das erst, wenn die Sachen vorliegen. Und das Schöne heutzutage an den digitalen Aufnahmen ist ja, wenn er merkt, da muss noch eine Form hinten dran, dann kann man ja ein bisschen fuschen normalerweise. Und dann cuttet halt der Produzent da einfach noch eine Form rein. Die H-Blocks haben das damals mit Move Your ja ganz geil gezeigt, dass man das nur eine Form spielen muss, um ein 4-Minuten-Lied hinzubekommen. Da kann man halt fuschen. Ne? So, Jörg kriegt die fertigen Songs und dann fängt Jörg an zu arbeiten. Bis auf ganz wenige Ausnahmen. Wir damals in Oberhausen vorm Konzert haben wir uns mal 2 Stunden zusammengesetzt und so in Aussicht auf, irgendwann müssen wir mal ein neues Album machen und haben dann mal 2 Stunden zusammengeschreddert. So, ne? Oder Lasse hat mir Ideen vorgespielt und ich habe da ein bisschen drauf, aber da kam auch nicht viel bei rum. Also am Ende ist es dann immer so, wie Lasse sagt, dass Die Songs werden fürs Album dann auch zusammengeklöppelt und dann kommen Texte drauf und fertig. Es ist ja auch so, dass wir uns, wenn wir uns sehen, viel zu gerne sehen, als dass wir dann mit Songwriting uns beschäftigen wollen, ne? Sondern wir sehen uns ja nur, wenn wir auf Tour sind. Und dann haben wir uns halt auch was zu erzählen, ne? Und dann möchte man ja auch lieber ein Bier trinken, sich im Arm halten, mal das letzte halbe Jahr durchgehen, als dass ich sage, ey, Hammer, ich habe hier CGF. Hast du da nicht schnell mal eine Idee, was du drauf singen könntest? Für das zukünftige Touren haben sie jetzt auf jeden Fall ihr Repertoire vergrößert, denn es ist am Ende nach diesen Gitarren-Einspielern und dem Singen von Jörg ein sehr persönliches, in Teilen vielleicht auch trauriges, aber gleichzeitig auch sehr politisches Album entstanden. Darauf vertreten ist auch der Song Denken und Danken. Das ist Schränk, Schränk und Lala in der Kulturtankstelle beim Campus Radio Kiel. Denn was auch immer dich bedrückt, es macht mich nicht komplett verrückt zu sehen, wie du leidest ganz allein. Wenn man nicht drüber reden kann, fängt alles bloß von vorne an und auf müde und gelangweilt bald alleine sein. Das neue Album von Schränk, Schränk und Lala heißt Projekt 82. Eigentlich ein sehr sperriger Name, der aber logischerweise ja auch einen Grund hat. Ja, 82 ist besser als 88, ne? Dachten wir uns. Wir haben ja mit meiner Siebband Trixie tatsächlich das Unding geschafft, in Corona-Zeiten natürlich in die Charts einzusteigen. Und das war Platz 83. Und daraufhin hat Lasse gesagt, was, als er Wind davon bekommen hat, wie wenig Alben man auch verkaufen musste zu diesem Zwecke, hat er gesagt, was, wenn die Idioten das schaffen, dann schaffen wir das auch. So, und zack, war der Albumtitel geboren. Jörg ist in insgesamt 3 Bands gleichzeitig aktiv. Wohl am bekanntesten ist er durch seine Rolle als Sänger in der Band Love A. Dann hat er noch eine Platte mit Trixie rausgebracht und dann macht er eben noch Musik mit Lasse zusammen. Auf der neuen Platte von Schränk, Schränk und Lala gibt es in 3 Songs E-Gitarren oder wie Jörg auch mal sagt, Krach-Gitarren zu hören. Bei den Vorgängeralben war das eher die Ausnahme. Außerdem werden die beiden von zahlreichen Medien, zum Beispiel auch von Campusradios wie jetzt bei uns hier, als Akustik-Punk-Duo beschrieben. Von der Gesinnung her kann man uns gut und gerne als Punk-Duo, das mag ich, bezeichnen, das Akustikmusik macht. Ich finde, die Schublade Akustik-Punk ist falsch. Das nagelt es nicht richtig fest. So. Also wir sind natürlich weniger Punk in der Musik, als dass wir Punks sind, die akustische Musik machen. Es ist natürlich so, dass wir das nie so gesagt haben. Ne? Man hat irgendwo eine Schublade gesucht und von allen Schubladen haben wir dann irgendwann die mit abgenickt, ne? Weil das halt in dem Kontext, in dem wir uns bewegen, halt, glaube ich, das Schlauste ist. Ich habe das in irgendeinem Interview auch mal gesagt, auf unserem allerersten Flyer 2008 stand irgendwas von irgendwo zwischen Bob Dylan, Tomte und was war der dritte? Reinhard May, weißt du so. Akustik-Punk oder welche Schublade auch immer. Schränk, Schränk und Lala ist immer noch größtenteils mit Akustik-Gitarre unterwegs. Ein bisschen taucht als auch eine E-Gitarre in dem Song Platzwunde auf, den wir jetzt hören. Viele Fehler ohne Frage zu Recht ausgelacht. Das ist es eben, was man so macht, wenn man die Nacht besucht und einen Rundgang macht. Das ist die Kulturtankstelle beim Campus Radio Kiel und im Feature ist das Punk-Duo Schränk, Schränk und Lala. Auf deren neuen Album Projekt 82 sind einige Instrumente und teilweise auch Hintergrundgesänge vertreten, die man so auf der Bühne meist nicht hört, denn live stehen dann eben auf der Bühne meist nur Lasse und Jörg und zwar nur mit Gitarre und Gesang. Ich glaube, wenn Jörg und ich jetzt anfangen würden, einen Bassspieler und einen Schlagzeuger dazu zu packen und wir fahren dann mit 4 Mann mit dem Van durch Deutschland, um irgendwie als Band zu funktionieren, ich glaube, da ist die Magie weg, das kannst du vergessen. Will auch, glaube ich, keiner. Also es will keiner hören und wir wollen es auch nicht. Also mir gefällt dieses, wenn Kilian da auf die Bühne kommt oder Karl dann mal eine Snare spielt bei einem Song. Ich finde so auch dieses Gefühl von so ein bisschen Musiker-Freunde-Kollektiv, das finde ich halt irgendwie auch cooler, muss ich sagen, als dass man sagt, so wir machen jetzt Full Band, um einfach ein anderes Produkt anzubieten. So den Anschein hat es dann so für mich. Gerade live macht es unglaublich Spaß, den beiden zuzuhören. Das Duo wird auch als der Esel und sein Anwalt genannt. Also Jörg ist der Esel eigentlich ganz verständlich und Lasse, vielleicht auch, weil er mal Jura studiert hat, der Anwalt. Und der Anwalt spielt live eigentlich nur Gitarre, aber ein Song pro Auftritt darf er jetzt auch singen. Das steht auch im Vertrag von Rookie Records drin, dass wir ausschließlich Jörg eigentlich als Sänger haben, denn sonst verkauft sich das einfach nicht. Und man muss ja auch so ein bisschen gucken, dass dieser, wie sagt man heute, dieser ROI-Wert, dass der auch, dass der sich, das muss sich schon auch alles tragen. Und da ist Jörg natürlich mit seiner glockenklaren, wunderschönen Stimme was ganz anderes als ich mit meinem schlechten TH und dem Gemecker am Ende. Der Summer Song funktioniert ja auch nur, weil die Chöre so schön sind, die Kilian und Jörg da eingesungen haben. Wenn Lasse dann auch mal singt, dann meistens Summer oder The Cool Song. Aber so richtig Songs geschrieben hat er für Schräng Schräng und Lala bisher noch nie. Ich würde mir niemals anmaßen, einen Text zu schreiben in einer Band mit Jörg Mechenbier zusammen. Das Duell verliere ich und das weiß ich schon im Vorfeld. So, also das zum einen. Das andere ist, ich kann wirklich nicht singen. Es gibt 3-4 Songs, die ich singen kann, wo ich auch das Selbstbewusstsein habe, die zu singen. Es gibt auch einen Song, den ich immer mal wieder so beim Soundcheck oder so spiele. Das ist Ich kann die Welt nicht mehr verstehen von Tokotronic. So. Irgendwann stelle ich mich mal auf die Bühne und kündige Summer an und spiele Tokotronic und dann gucke ich mal, was Jörg, was Jörg dazu sagt. Schreib das auf, gefällt mir. Nee, es ist tatsächlich so ganz stumpf. Ich habe eine Tonlage, die kann ich singen. Sobald ein Song eine andere Tonlage hat, verkacke ich sehr hart. Da ist überhaupt keine Ansage dahinter, sondern das ist, ich sage jetzt einfach mal, da ist Lasse, hat ja keine Ambitionen. Ne? Also, da ist er Profi genug. Da ist er Profi genug, um es zu vermeiden. Weil der Song einfach live gut funktioniert und weil Lasse auch für seine Kids den Song auch gerne spielt. Deshalb ist das auch schön, wenn man das irgendwie konserviert hat. Glücklicherweise hat es der Track Summer auch dann auf das Album geschafft. Summer ist eigentlich ein Cover von Buffalo Tom, aber Lasse hat ihn jetzt auch mal schön gesungen und mit auf die Platte genommen. Hier ist Schräng Schräng und Lala eben mit Summer. Sight and scenes, setter seas, summer song, song, all along, dragged across the seven seas. To the beach, come, follow me. Nachdem Schräng Schräng und Lala ihr Debütalbum Berlusconi beim Label Dis Entertainment rausgebracht haben, jetzt schon ganz schön ein paar Jahre her, wurden die beiden Nachfolger bei Rookie Records veröffentlicht. Das Hamburger Indie-Label wird von Jürgen Schattner betrieben. Ich bin ja aus dem Saarland und dann hat sich das so mit der Zeit ergeben oder mit meinem Erwachsenwerden, auch dass ich in Saarbrücken im Plattenladen gearbeitet habe. Und dann ist man so in diesen Klüngel-Bekanntenkreis reingeraten. Dann rückte so der Name Jürgen Schattner, Rookie Records, das rückte alles dann auch ein bisschen näher. Und irgendwann hat man sich dann auch mal kennengelernt auf einem Konzert und man kannte sich flüchtig. Und damals habe ich ihn einfach angerufen, also als wir die erste Love-A-Platte gemacht haben, weil wir jemanden gesucht haben, der die rausbringt. Da hat Jürgen dann halt gesagt, ja, können wir machen. So ging das dann weiter. Also für mich war es halt, ne, war das halt klar, dass Jürgen die erste Adresse ist, nachdem wir Schräng Schräng Lala gegründet haben. Ja, und du musst ja auch immer gucken, bei dem Riesenerfolg, den Love-A ja schon direkt mit dem Debütalbum hatte, war es natürlich auch logisch, dass die Soloalben des Sängers dieser Erfolgsband natürlich auch eigentlich einen gewissen Erfolg versprechen. Und dann hat er uns halt auch von unserem alten Label abgeworben, hat gesagt, was? Nee, da müsst ihr, ab jetzt müsst ihr bei mir veröffentlichen. Ich weiß gar nicht, ob das in Jörgs Managementvertrag mit Jürgen drinsteht, dass er eigentlich nur bei ihm veröffentlicht. Wie habt ihr das gemacht mit Trixi überhaupt, mit Glitterhaus? Das ist ja sein Vertragsbruch. Ich hab Jürgen das Herz gebrochen, ja genau. Nee, Quatsch, das kam ja zustande, weil wir ja auf dem Ops bei Rembert. Ja, wir wollen ja gar nicht über Trixi reden. Ja. Lasse ist gegenüber Trixi immer noch ein bisschen skeptisch. Bei Schräng Schräng und Lala kam es eigentlich so zur Bandgründung, weil sich Lasse und Jörg vor mehr als 12 Jahren auf der Couch ihrer damaligen Freundinnen kennengelernt haben. Aus der Freundschaft und dem Biertrinken ist dann irgendwann das Punkduo mit Freundschaft und Biertrinken entstanden. Und in all der Zeit erlebt man natürlich auch einiges. Also einmal hat er mir eine reingehauen, weil ich ihm nicht geglaubt habe, dass er schneller ist, als ich abwehren kann. Stichwort Laserfist. Und einmal waren wir aufs Verhauen aneinander, weil ich, weiß ich nicht, blöd war oder besoffen oder wir über irgendeinen Scheiß diskutiert haben. Und das auch noch bei unserer Mallorca-Tour, muss man dazu sagen. Also das gehört alles auf die Highlights-Seite. Und verkackt. Also man hat sich mal mehr oder mal weniger drüber aufgeregt, weil es ja kein Geheimnis, dass wir auch sehr, sehr, sehr, sehr unterschiedlich sind, dass ja auch so den Zauber ausmacht. Wenn das früher mal noch zu Reibung geführt hat oder zu Ärger bei dem anderen, so ist das mittlerweile dann doch, dass man selber schon munzelt. Also selbst wenn man jetzt mittlerweile was zu meckern hat oder einmal was ärgert oder einmal was wurmt, dann ist man doch, nachdem man die Augen zugemacht hat, hat bis 10 gezählt, muss man selber eigentlich auch schmunzeln, weil wir mittlerweile halt einfach sehr viel Toleranz und Akzeptanz dafür haben, wie der andere ist und vor allem, was man dem anderen selber auch antut, mit dem, wie man ist. Also das musste man halt auch lernen. Wir haben, glaube ich, 5 Jahre gebraucht, um uns so zu arrangieren, dass es keine Ups und Downs mehr gibt. Wir lieben uns halt und fertig. Aber mein absolutes Highlight ist Jörgs Gesichtsausdruck, nachdem er registriert hat, dass ich ihm gerade auf die Nase geboxt habe. Das war schon gut. Die Fassungslosigkeit und Überraschung, wie schnell das gehen kann, das war schön. Ich werde das auch nie vergessen. Ich weiß genau, wo es war. Aber auch trotz der negativen oder vielleicht ja auch positiven Erlebnisse sind Lasse und Jörg immer noch miteinander befreundet. Auf der Bühne verstehen sie sich scheinbar blind. Und auch auf die Frage, werden die Songs live angibt, gibt es dann auch eher eine ausführlichere Antwort. Einer unserer Highlights ist auch, dass ich mich jahrelang über Lasse lustig gemacht habe, wenn er eine ausgedruckte Setlist mitgebracht hat. Beziehungsweise irgendwann gab es dann mal, ich glaube, da stand auch noch drüber, Berlin so und so. Also die war auch schon Jahre alt, die Setlist. Die war aber ausgedruckt. Und das zu meinem Übel oder Amüsement, wie man will, war die dann irgendwann auch noch laminiert. Also einfach so also dieses Sortierte eben, ne, was Lasse dann mitbringt. Während ich mal gesagt habe, das ist uncool, man muss dann eine schreiben, wobei ich genau weiß, wie nervig das ist, gerade im Bandkontext, ne? Wenn dann 5 Leute muss nicht rufen und irgendjemand muss noch 4 Setlisten schreiben und zermartert sich den Kopf. Macht ja völlig Sinn, aber das war lange ein Running Gag mit der Setlist. Und jetzt Lasse. Ich habe meine Antwort total vergessen, Jörg, weil ich total begeistert bin von dir. Als du Berlin sagtest, fiel mir nur ein, dass man uns ja die Setlist schon mal vorm Konzert auch geklaut hat. Ja. Wir haben sie so hingelegt, sind nochmal kurz von der Bühne, kommen auf die Bühne drauf, hat irgendeiner die Setlist geklaut. Total smart. Nee, aber um deine Frage zu beantworten, ich gebe das vor. So alle Jubeljahre gibt es dann mal von Jörg so einen Blick, wo er dann so sagt, nee, habe ich keinen Bock. So, und dann sind wir aber halt auch Hampelmänner genug, dann halt auch aufzuhören und einen anderen zu spielen. Ne? Also wenn da einer keinen Bock hat, irgendwas zu spielen, dann machen wir das nicht. Aber prinzipiell gebe ich das vor, weil Jörg ja manchmal auch ein bisschen viel labert, so zwischen den Songs. Und dann unterbreche ich ihn einfach, indem ich das Lied anfange. Das hat sich bewährt in den letzten Jahren. Und zur Not haben wir dann immer noch die CDs vor uns liegen, damit wir keinen vergessen so im Laufe des Konzerts. Ja, das stimmt allerdings. Das haben wir immer noch, weil ansonsten kommt dann nach dem Konzert jemand und sagt, ihr habt ja Natalie gar nicht gespielt. So. Und das hat aber bei mir im Kopf gar nicht stattgefunden, das Lied irgendwie. Kurz vor Ende des Konzerts gehe ich nochmal die beiden Tracklists der CDs durch und überlege, ob irgendjemand da wohl etwas verpasst haben könnte, wenn wir irgendein Lied nicht gespielt haben. Man möchte ja auch Dienstleister sein. Das Publikum hat ja bezahlt, um unterhalten zu werden. Dann sollen sie das auch. Ohne Setlist geht es dann hoffentlich irgendwann bald mal wieder los auf der Bühne. Und einer von den zahlreichen Songs, die Schräng, Schräng und Lala im Repertoire haben, das ja jetzt auch durch das neue Album vergrößert wurde, wird dann irgendwann mal das erste Konzert eröffnen, wenn es dann überhaupt irgendwann mal wieder möglich ist. Da wir vor 4 oder 5 Jahren aufgehört haben, Setlists zu erstellen, fangen wir wahrscheinlich beim ersten Konzert, das wir spielen dürfen, mit dem Song an, mit dem ich in dem Moment, in dem ich auf die Bühne gehe, anfangen möchte, das Konzert zu spielen. Damit sind wir die letzten Jahre gut gefahren irgendwie und ich glaube, dass wir das auch so beibehalten. Und im Zweifel wird es Zahnbürste sein. Projekt 82 heißt das dritte Album vom Akustik-Punk-Duo Schräng, Schräng und Lala, das am letzten Freitag jetzt bei Rookie Records rausgekommen ist. Das war das Feature in der Kulturtankstelle beim Campus Radio Kiel. Am Mikrofon ist für euch Moritz und den letzten Song, den wir von der neuen Platte hören, der heißt Bremse. Halb volle Gläser exe ich, weil Optimismus lediglich ein Irrtum ist. Bremst mich, Baby, bremst mich, please. Ich renne viel zu schnell. Lösch mich, Baby, lösch mich, please. Ich brenne viel zu hell.